Machen wir jetzt noch einen Song, oder? Wir machen noch einen Song. Okay, cool. Willst du was sagen, welchen Song? Es ist ein sehr religiöser Song, also dieser Subtext, dieser religiöse Subtext ist mir erst nachdem wir den Songtext geschrieben haben aufgefallen. Aber fangen wir es einfach mal an. Oder, also es gibt diesen Song schon seit wann? Seit 95, glaube ich. Das ist also, meine Herren. Und wir haben ihn alle 5 Jahre neu aufgenommen. Ja. Um noch perfekter zu werden. Also was ihr jetzt hört, das ist die Creme de la Creme aus 15 Jahren. Religiösen Liedermacher. Jedes Liederbuch der Kirche würde sich ranken um diesen Song, den wir jetzt kulturell darbieten.